Ein herzliches Grüß Gott am Ostersonntag. Wir übertragen den katholischen Gottesdienst aus dem Salzburger Dom. Mit der Gemeinde feiert der Erzbischof von Salzburg, Franz Lackner. An Musik zur Heiligen Messe hören Sie Josef Haydn, Paukenmesse, Josef Messner, Osterproprium und Georg Friedrich Händel, Halleluja. Die Ausführenden sind der Salzburger Domchor und die Musiker und Solisten der Salzburger Dommusik. An der Orgel Judith Triefellner-Spalt. Musikalische Leitung Andrea Fournier. Thank you. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern, ich darf euch alle sehr herzlich begrüßen hier im großen Dom von Salzburg und alle, die mit uns verbunden sind über Bibel.tv, wenn wir das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern. Wir werden jetzt mit Wasser besprengt, das in der Osternacht geweiht worden ist. Es ist eine Erinnerung an unsere Taufe, wo wir den neuen Menschen anziehen durften. Leider Gottes legen wir ihn von Zeit zu Zeit immer wiederum ab. Und darum sollte dies auch ein Neuanfang sein, ein Aufbruch in das neue Leben mit Jesus Christus, unserem Herrn. Thank you. Der allmächtige Gott, reinige uns von Sünden und mache uns durch das heilige Opfer, das wir nun feiern, würdig, am Tisch seines Reiches teilzunehmen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir ihn in Freude, das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Kolossee. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Thank you. ist geopfert, Christus. So lass uns das Fest mal feiern. Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab genommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen. Aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, liebe Mitbrüder im diakonalen Dienst, liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom und an den Fernsehstationen über Internet mit uns verbunden. Die Kirche feiert die Auferstehung des Herrn als ihr höchstes Fest im Jahreskreis. Diese Auferstehung steht auch im Zentrum jeder Eucharistiefeier. Nach der Wandlung wird vom Diakon das Geheimnis des Glaubens ausgerufen und das Volk bekennt: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Es gibt in der ganzen Antike kein Ereignis, das mehr untersucht, mehr in Frage gestellt, aber immer wiederum neu, tief und ehrlich von bekannt wurde. Die Christgläubigen hielten unbeirrt und halten unbeirrt am Herzstück unseres Glaubens fest. Die Berichte über die Begegnung mit dem Auferstandenen von Zeuginnen und Zeugen sind enorm, wiewohl es von der Auferstehung selbst keine Bezeugungen gibt. Niemand war dabei. Dennoch taten sich die ersten Zeugen schwer, mit diesem Mysterium umzugehen. Anfänglich beherrschten Angst und Furcht die Szene. Andere konnten und wollten der Erzählung, der Herr sei wahrhaft auferstanden, nicht glauben, hielten es bloß für ein Geschwätz. Auch dort, wo direkte Berührung mit Jesus, dem Auferstandenen, stattfand, war es für die Betroffenen schwer, mit dieser neuen Erkenntnis, mit dieser neuen Wahrheit unseres Lebens umzugehen. Begeisterung kann man empfinden, aber sie lässt sich schwer vermitteln. Die Wahrheit war und ist einfach zu groß. Diese umwerfende Erfahrung mussten die Jünger und Jüngerinnen erst mit den Heiligen Schriften damals harmonisieren. Im heutigen Evangelium wird dieser Mangel benannt, denn sie hatten noch nicht aus der Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsste. Das war erst zu lernen. Liebe Schwestern und Brüder, mit Blick auf unsere Zeit lässt sich dieses Verhältnis vielleicht so zusammenfassen. Sie, die ersten Erstzeugen, hatten Erfahrung mit der Auferstehung. Besser müsste man sagen, es waren Widerfahrnisse, aber es fehlte ihnen eine stützende Rahmung, eine allgemeine Grundlegung. Bei uns heute ist es geradezu umgekehrt. Wir haben heilige Schriften, Zeugnisse, archäologische Befunde. Ich nenne nur das Grabtuch von Turin. Seit Jahrzehnten wird es untersucht und es gibt noch immer etwas zu untersuchen. Aber es fehlen uns, trotz dieser vielen Zeugnisse, direkte, dementsprechenden Zeugnisse. So darf ich an dieser Stelle etwas einbringen, das mir vor langer Zeit widerfahren und in dieser Osterzeit wieder neu in Erinnerung gekommen ist. Ich gehe zurück in meine Kindheit. Als ich 11 Jahre alt war, hat sich an einem Samstag in unserer Küche Folgendes abgespielt. Ich saß auf dem Ofen, die Mutter am Boden und schrubbte den Boden. Für mich als ein ewig Fragender und Diskutierender eine Gelegenheit, wieder einmal mit meinen Fragen zu bedrängen. Ich weiß nicht mehr, um welche Frage es sich handelte. Jedenfalls war ich aus meiner heutigen Perspektive betrachtet gewiss wiederum sehr lästig. Plötzlich erhob sich die Mutter von der Arbeit und sagte, als ich so alt war wie du, da ist Folgendes geschehen. Und sie erzählte, es war an einem Karsamstag, man schrieb das Jahr 1932. Damals fand die Auferstehungsfeier am Karsamstag und in der Früh statt. Ihre Mutter hatte sie und meine Tante in die Kirche geschickt und mit den Worten, sie mögen auf ihre weißen Kleider aufpassen und für sie, für meine Großmutter beten. Meine Großmutter war hochschwanger. Meine Mutter spürte, irgendetwas liegt in der Luft. Deshalb drehte sie sich, so erzählte sie mir, immer wiederum um und blickte zurück und sah, wie die Mutter immer den Kindern nachschaute, bis sie aus dem Gesichtsfeld verschwanden. Der Weg in die Kirche war weit, das Hochamt, das wissen wir, lang, und als sie gegen Mittag erst wieder nach Hause kamen, war die Mutter tot. Sie war bei der Geburt ihres 5. Kindes, meiner Tante, gestorben. Das Kind hat überlebt. Von der Feier der Auferstehung nach Hause zu kommen und zu Hause wartet der Tod. Welch eine Katastrophe, gerade für Kinder in der damaligen Zeit. Sie mussten dann weg von zu Hause. So erzählte sie es mir. Danach war es still. Ich saß weiter am Ofen, die Mutter schrubbte weiter den Boden. Vielleicht hat sie still in sich hineingeweint, ich weiß es nicht. Viele Jahre später saß ich mit ihr auf einer Bank vor dem Elternhaus. Sie war nun schon sehr alt geworden und fühlte den Tod nahen. Ich war inzwischen Weihbischof von Graz-Seckau. Wir schwiegen, es gab nicht viel zu sagen. Da kam mir gleichsam, um das Gespräch wieder anzufangen, diese Kindheitserinnerung in den Sinn. Und ohne viel nachzudenken, sagte ich: Mutter, dieses Heimkommen von damals, als ihr von der Auferstehungsfeier nach Hause gekommen seid und eure Mutter war tot, dieses Heimkommen steht bei dir noch aus. Wenn du stirbst, dann wird dich deine Mutter empfangen. Das waren meine Worte, etwas leicht dahingesagt. Ihre Antwort war eine Frage. Glaubst du das? Ihre Stimme hatte dabei einen ganz eigenen Klang. Ich höre ihn heute noch. Ich erinnere mich auch an meine wiederum prompte, vielleicht nicht sehr überlegte Antwort und sagte: Ja, das glaube ich. Indem ich das sagte, verspürte ich sofort ein Unbehagen. Etwas schnell gesagt, große Worte, leicht ausgesprochen. Und so fügte ich gleichsam korrigierend, ja, ich sage rettend, nicht von mir gekommen, etwas kleinlaut hinzu. Die Kirche glaubt das. Der eine allein vermag das nicht. Die Lehre aus dieser berührenden, bis auf den heutigen Tag berührenden Geschichte: An Auferstehung glauben kann man nicht allein. Es braucht Kirche. Es braucht diese Verbindung mit der Quelle, die gerade auf dem Todesberg Golgatha ganz neu und unversiegbar zu fließen begonnen hat. An Auferstehung glauben braucht, aber auch, das lehrt uns auch dieses Osterfest, nicht nur das Bekenntnis, nicht nur das Feiern, sondern auch das Dienen. So braucht es Barmherzigkeit, Mitleid, Mitfühlen, Dasein für andere und für Gott und vor allem auch die Bereitschaft zu dienen. Papst Franziskus hat vor einiger Zeit öffentlich über die schrecklichen Kriege unserer Tage geweint. Ein Papst, der öffentlich weint, das gibt es normalerweise nicht. Bei unserem Ad Limener Besuch vor mehr als einem Jahr, als die österreichischen Bischöfe nach Rom gegangen sind, um den Papst auch zu treffen, hat Kardinal Schönborn diese zutiefst menschliche Geste des Papstes anerkennend und würdigend angesprochen. Der Papst antwortete, er habe nicht anders gekonnt, beim Anblick so großen Leides, beim Anblick, was Kinder, die so aufwachsen müssen, wenn sie überhaupt aufwachsen können, mitmachen müssen. Liebe Schwestern und Brüder, das darf an uns gläubigen Christen nicht vorübergehen. Gerade auch in Anbetracht einer gemeinsamen Zukunft von Auferstehung aller Menschen. Das gilt vornehmlich für die Armen, für die Unterdrückten, für die Verfolgten, für die zu kurz gekommenen und vor allem auch besonders für die Kinder. Den Kindern hat Jesus schon vorweg das Himmelreich versprochen. Vielleicht werden Sie, diese Klientel, die Armen, Bedrückten, Verfolgten und die Kinder, einmal im Himmel unsere Richter sein. Darum ruft uns diese Osterbotschaft zur Umkehr auf. Glauben wir und beten und bitten wir Gott um Frieden. Leben wir diesen Frieden, diesen Osterfrieden in unseren Herzen. Ja, und setzen wir uns ein auf allen Ebenen des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens, dass die Kriege, die begonnen worden sind, von denen, die sie angefangen haben, auch beendet werden. Aber an Christus glauben, an Auferstehung glauben, heißt für uns heute auch, wir dürfen und sollen uns freuen, denn der Herr ist wahrhaft auferstanden. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit und Gott ist treu und er steht zu seiner Zusage, die einmal in der Heiligen Schrift gemacht worden ist, dass er, der Christus von den Toten auferweckt hat, einmal jede Träne von unserem Antlitz abwischen wird. Amen. Credo in unum Deum. Gott, unser Vater, du hast durch die Auferweckung Jesu Christi der Welt Hoffnung geschenkt. Wir rufen zu dir. Erfülle die Hirten der Kirche und alle Gläubigen mit österlicher Freude und schenke Mut zum Zeugnis deiner Auferstehung. Wir bitten dich, erhöre uns. Um das Licht des Ostermorgens für alle, die den Glauben verloren haben oder keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Frieden für die Völker, um Versöhnung zwischen denen, die Krieg führen, um Heilung ihrer Wunden für alle, die an Leib und Seele verletzt sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Erlösung von Schmerzen und Ängsten für alle Kranken und um Kraft und Geduld für jene, die sie pflegen. Wir bitten dich, erhöre uns. Um die Teilnahme am Gastmahl des ewigen Lebens für unsere Verstorbenen. Wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da uns Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.

und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Sakrament des Leibes, schenke uns ewiges Leben. Lamm Gottes, du Lamm Gottes, du nimmst die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, schenk uns deinen Frieden, Herr Jesus Christus, der Empfang deines Leibes und Blutes bringt, sondern Segen und Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr ist wahrhaft auferstanden. Leib Christi, schenke mir ewiges Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deine Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich darf jetzt die Osterspeisen segnen. Man sagt ja, der Segen geht durch verschiedene Mauern hindurch. Er möge weitergehen bis in eure Häuser hinein, wenn sie sich versammeln und die Osterspeisen zu sich nehmen. Und denken Sie da auch an Gott, den Geber allen Gutes. Alle Augen warten auf dich, o Herr. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Osterlamm. Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der brüderlichen Liebe und in der österlichen Freude. Und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. Ich darf mich sehr herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind und mitgefeiert haben. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, dieser großen Kirche dieses Fest so würdig zu vorzubereiten. Vor allem den Mesnern, die Assistenz, den Seminaristen, den Domchor, die Jugendkantorei, Domorchester, Domorganistin Judith Trifellners-Bald und Domkapellmeisterin Andrea Fournier. Vergelt's Gott und ich wünsche euch allen noch ein gesegnetes und gutes Osterfest. Ja, wir verabschieden uns auch von den Zusehern bei Bibel.tv und unser Segen möge auch dorthin gelangen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne und behüte euch und alle Menschen, zu denen ihr gesendet seid, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Halleluja. Halleluja.